die Sternen hold, o höchstgepriesenes Fürstentum, bracht ich den teuren Leopold. Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm, hab ich ihn manches Jahr gepfleget und ihm ein neues beigelegt. Noch schmück ich dieses Götterhaus, noch zier ich an als Fürstenhimmel mit neuem Licht und Gnadenstrahlen aus. Noch weicht die Not von diesem Grenzen weit, noch fliehet alles Mordgetümmel, noch blüht all hier die güldne Zeit. So preise dann des höchsten Gütigkeit. Des höchsten Gut ist den Magneten gleich, von oben her mir heim an sich zu ziehen. So müssen weise Fürsten üben, so wird ein Land an Segen reich, dich hat, o Zeit, zu mirem Wohn ergehen, für dieses Haus der Zeiten Herr ersehen. Was mangelt mir an Gnadengaben? Noch Größe hab ich aufgehaben, mein Ruhm ist itzt schon ungemein.